Stefan, auch bekannt als Xtratobi, und dies ist die erste Episode des neuen Podcast-Feeds Pressemitteilungen aus dem Krähennest. Die Anzahl der einzelnen Episoden aus dem Krähennest sind so massig geworden, dass wir beschlossen haben, zuerst einmal die Pressemitteilung auszugliedern. Deswegen werdet ihr hier zunächst mal die Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland sowie die Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hören. Und wenn alles gut klappt, dann werden wir weitere Landesverbände ins Boot holen und hoffen, dass wir auch von anderen Landesverbänden der Piratenpartei hier demnächst Pressemitteilungen gesprochen präsentieren können. Viel Spaß mit dem neuen Podcast-Feed und bis demnächst. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.